Fremden Nacht im Blick sich finden, fragen sich heut Nacht, können wir empfinden Liebe den Moment, bevor die Nacht verblieb. Etwas in deinem Blick war so anziehend, etwas im Lächeln war mich auch verführen, etwas im Herzen mir, dann sagte ich, will dich. Fremde in der Nacht sich einsam fühlten, als Fremde in der Nacht, ist der Moment sah und sagen dann Hallo, bis dahin war es so. Liebe ist doch nur ein Flirt und Schlungen tanzen wie betört. Und seit einer Nacht sind wir zusammen, Liebe auf einen Blick, der uns gefangen, der glücklich uns gemacht, eins Fremde in der Nacht. Gefangen, der glücklich uns gemacht, als Fremde in